herzlich willkommen zum Uncast Folge 143 vom Social Network ins Gesicht geschlagen. So heißt die Folge heute und ihr könnt euch vielleicht schon denken, woher das kommt. Und zwar das große Thema heute, noch vor den News, natürlich wie immer Facebook Home. Ja, Facebook Home ist vorgestellt worden und tja, die Meinungen gehen da von Wahnsinn, super cool, endlich das, was ich will, direkt auf dem Homescreen, und die andere Seite eben, man kriegt von Facebook ins Gesicht geschlagen, wenn man das Handy anschaltet. Ja, überhaupt nicht geht sowas, sagen die anderen. Also da gibt's offenbar eine große Lücke. Kann man sich auch vorstellen, weil ich meine, Facebook-Fans, die wirklich Facebook mögen und lieben, die finden das vielleicht ganz gut. Und ich denke, da hat eben auch Facebook drauf abgezielt, auf diese Leute. Und HTC ist einer der Unterstützer von diesem Facebook Home. Da komme ich aber gleich noch dazu. Bleiben wir erstmal beim Facebook Home an sich. Grundsätzlich, was ist Facebook Home? Es ist ein Launcher. Sonst nichts. Ein Launcher. Aber, und das ist der kleine, aber feine Unterschied, ein Launcher, der exklusiv für bestimmte Handys ist. Es sollen zwar immer mehr unterstützt werden, aber im Prinzip, so das Facebook Home, so wie es momentan existiert, ist ein Teil, das quasi schon vom Hersteller integriert wird, zumindest ein Teil von diesem Facebook Home wird vom Hersteller direkt integriert. Und damit ist es natürlich sowas wie ein gezwungener Launcher, wenn auch, wenn man das richtig versteht, alles nach allem, was man weiß, der abgeschaltet werden kann bei dem HTC. Ja, dennoch, diese große Integration, also die tiefe Integration in Android ist natürlich ein großes Thema, und deswegen ist eben auch erforderlich, dass Hardware-Hersteller hier agieren. Ob es jemals eine Facebook Home App geben wird, der wie ein Launcher installiert werden kann, das ist noch zu bezweifeln. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob das einfach so möglich sein könnte. Das heißt, es wird schon auf Systemebene integriert. Deswegen haben auch einige Angst, das wäre sowas wie ein Android Fork, also sowas wie ein, was wie Amazon macht, ja, mit dem Kindle Fire, dass das jetzt eben genauso passiert mit dem Facebook Home. Aber das ist nicht vergleichbar mit diesem Kindle Fire. Während das Kindle Fire ein komplettes System ist, das vollkommen abgeschottet ist von Google, ja, von einem Google-Worth, sage ich mal. Also da gibt's kein Play Store und so weiter drauf, sondern gibt's den Amazon-eigenen App Store. Und hier bei einem Facebook Home ist eigentlich so, dass hier nur was drauf geklatscht wird, ja, zum komme ich gleich noch im Einzelnen, und eben der Rest aber vorhanden ist. Das ist also ein ganz normales Android. Und da gibt's auch dann noch was zu sagen. Aber ich bleibe jetzt erst nochmal bei diesem Facebook Home an sich, von Funktion her. Was macht dann dieser Launcher eben besonders? Ganz klar, zum Beispiel Nachrichten Chat-Nachrichten beispielsweise und Notifications, die von Facebook, die kommen direkt auf den Screen beispielsweise. Das geht sogar so weit, dass Überlagerungen möglich sind. Das heißt also, wenn man zum Beispiel in einer x-beliebigen App ist und es kommt jetzt eine Facebook-Nachricht, dann poppt die auf und wird praktisch drüber gelegt über die App, so dass man sie sieht für einen Zeitpunkt, für möglich einstellbar, und dann geht die eben wieder weg. Und man kann auch eben durch Klick eben sofort antworten, direkt. Also direkt richtig aufdringlich, ja. Was für den einen aber halt, wie schon gesagt, ein Horror ist, ist für die anderen genau das, was sie wollen, nämlich, dass sie die Nachricht komplett sehen. Mein erster Gedanke war, so ein Google Plus Home, das wäre doch was. Auf der anderen Seite, warum? Ja, warum? Die Möglichkeiten sind ja eigentlich vorhanden, gerade bei Google Plus. Bei Facebook gut, nicht ganz so extrem, aber es gibt von Drittanbietern ja Widgets beispielsweise, die da sehr gut funktionieren. Man kann Widgets integrieren, man kann Chatprogramme herunterladen, die Facebook-Chat beinhalten und auch Messaging. Also Facebook Messenger gibt es ja auch noch. Nur wenn man etwas integriert haben will, wo man zum Beispiel Google Talk und Facebook Messenger und noch viele andere zusammen nutzen möchte, dann kann man beispielsweise einen Imo Messenger herunterladen oder eBuddy. Die alle können auch Facebook und GTalk zusammen und somit hat man einen und den gleichen Messenger. IM Plus möchte ich auch noch erwähnen. Das ist der beste meiner Meinung nach für diese Geschichte, für diese Multi-Messaging-Dienste. Aber weil es eben integriert ist, werden es die Leute halt stärker nutzen. Was verspricht sich dann eben Facebook davon? Ganz klar, dass eben hier die Nutzer stärker an Facebook gebunden werden. Möglicherweise ist die Denkweise sogar noch abstrakter, als wir uns eigentlich vorstellen können, denn Android ist ja relativ beliebt, das wissen wir jetzt alle, ja, und hat eben einen großen Einfluss. Wenn jetzt Android-Handys mit vorinstalliertem Facebook Home auf den Markt kommen und die Leute kaufen sich das, ja, dann haben sie Facebook immer im Gesicht, immer in der Front. Ja. Und für viele Leute orientieren sich danach, was da drauf ist. Ich sage nur, bestes Beispiel, Internet Explorer. Ja. Der einzige Grund, warum das eigentlich noch genutzt wird, ist, weil es viele Leute einfach nur nutzen, weil das der Browser war, der drauf ist beim Kauf. Ja. Das ist der Internet Explorer und fertig. Das nutzen die fürs Internet. Was anderes kennen die nicht, wollen die nicht kennen und ignorieren. Ja. Firefox, was ist das? Kenne ich nicht, weg. Brauche ich nicht. Ich habe Internet Explorer. Ja, und genau so passiert es. Die Mainstream-User werden hier Facebook im Gesicht haben, dann das Handy anschalten und dann werden sie auf Facebook gehen. Ja. Noch schlimmer sogar, wenn auf Facebook jetzt ist und kauft sich zum Beispiel das Handy, weil es eben ein Facebook-Handy ist, der wird es dann umso schwerer haben, von Facebook einfach wegzugehen. Ja, wenn man dann sagt, naja, also Facebook, jetzt reicht's, ja, ich gehe, ich kündige meinen Account oder ich stelle einfach nur mein Wirken an Facebook ein bisschen zurück, so wie ich es zum Beispiel getan habe. Ja. Ich mache ja nichts mehr auf Facebook, mache nur noch auf Google Plus Krams. Das ist alles, was so gepostet wird, das ist alles so halt durch RSS-Feeder und so weiter, wird automatisch eingestellt dort. Das ist sozusagen mein Abladeplatz, ja, für für meine Linkbait oder sowas. Ne? Ja, tut mir leid, ich bin Realist, so ist es, ja. Aber wenn man das dann immer wieder von Anfang an sieht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben größer, dass man bei Facebook bleibt. Wenn man zum Beispiel jetzt eine komplette Google Plus Experience haben möchte, ja, also alles komplett über Google Plus macht, Fotos, die Social Network Komponenten, ja, Sharing und so weiter und so weiter, alles über Google Plus, dann hat man es bei einem normalen Android-Handy relativ einfach. Ja, wobei es auch kein Google Plus Home ist, aber mit den entsprechenden Widgets, die schon quasi installiert sind, die braucht man nur auf dem Homescreen zu ziehen und schon hat man eine Übersicht drin. Google Plus ist auch ziemlich gut integriert bei den Android-Handys, ganz klar, natürlich ist es so. Und das fehlt eben für Facebook. Und wer das Facebook-Handy hat, also oder Facebook Home auf seinem Handy, der kriegt das direkt ab, noch direkter als eben bei Google Plus, bei den restlichen Handys dann. Und das ist natürlich für viele ein Grund zu sagen, okay, gut, jetzt habe ich das schon mal, ja, dann bleibe ich halt dabei, was soll's, ja, ich fange jetzt nicht noch mit was anderem an, ich bin ja bei Facebook und das ist jetzt so gut auf meinem Handy da drauf und so. Das klingt so abstrakt für die Power-User, ja, aber für den Normalverbraucher wird das ein Grund sein, dann eben sich stark an Facebook zu binden. Ja, und ich habe gesagt, das ist sowas wie ein Launcher. HTC bietet mit dem HTC First das erste Facebook Home Handy an, sozusagen. Und das Interessante dabei ist, dass auf diesem HTC Handy kein Sense drauf ist. Und somit bin ich letzte Sendung ein bisschen Lügen gestraft worden. Ich habe gesagt, natürlich wird HTC niemals sein Sense aufgeben. Und sie haben es doch gemacht. Wenn Facebook kommt und vielleicht mit ein paar Millionchen winkt oder ein gutes Geschäft verspricht, ich glaube, das ist weniger da um Geldschieberei gegangen, sondern eher um HTC hat arge Probleme momentan, das wissen alle. Facebook hat sehr viele Nutzer, ergo wenn wir die Facebook-Nutzer dazu bringen können, ein HTC First zu kaufen, dann steigen auch unsere Verkaufszahlen. Also HTC ist bereit, alles zu tun dafür, wenn es um Absätze geht und sie davon überzeugt sind, ein starker Partner an der Seite haben. Ja, vielleicht hätte sich Google das mal angucken sollen, ja, oder machen das vielleicht auch. Vielleicht hätten die auf HTC mal so zugehen sollen, wie eben das jetzt Facebook gemacht hat. Und dann wäre vielleicht auch endlich das vernünftige Stock Android drauf auf HTC. Und dann wird es vielleicht auch besser laufen mit den Absätzen. Aber auf jeden Fall, dieses Facebook Home Phone hat quasi Stock Android drauf im Hintergrund. Ja. Aber im Vordergrund ist eben sehr stark dieses Facebook Home, so dass man eben nicht sagen kann, das ist Stock Android. Es ist kein Stock Android, das ist das Stock Android mit dem Facebook Home Launcher sozusagen. Damit ist es weg im Prinzip, ja, von der Optik her. Was ist der Unterschied jetzt da wegen Sense? Sense ist halt etwas stärker, noch stärker integriert in die ganzen Feinheiten. Und ich denke, das war auch letztendlich der Grund, warum dieses HTC Phone jetzt dann eben mit Stock Android ausgeliefert wird, weil das ganze HTC Sense umzuschreiben, so dass es mit Facebook Home richtig funktioniert zusammen, das wäre wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen oder hätte zu lange gedauert. Und das Stock Android ist relativ einfach anzupassen und genau das wurde dann eben auch gemacht. Ja. So, also das ist schon eine große Überraschung gewesen, ja, dass dies so ist. Aber so richtig freuen oder so wirklich was davon haben, tut man jetzt eben auch nicht. Man kann hier auf den Screenshots deutlich erkennen, dass ja der Messaging-Dienst und die Notifications hier eindeutig den gesamten Screen beanspruchen. Also nicht wie bei dem Standard-Android-System hier so eine Leiste, wo man eben runterzieht, sondern dort ist der ganze Bildschirm die Notification-Leiste und die ist immer eingeblendet. Ja. Und das heißt, die Meldung, die hat man halt immer vom Gesicht. Bin mal gespannt, wie das alles noch weitergeht. Erste Datenschutzbedenken sind ja schon aufgekommen, allerdings auch wieder sehr skurril, da muss ich sogar Facebook mal in Schutz nehmen. Wer sich für Facebook entscheidet, der hat auch eben das Recht und die Möglichkeit, eben Facebook entsprechend die Daten anzubieten. Nichts anderes macht Google, nichts anderes macht Apple, nichts anderes macht jeder andere Anbieter von solchen Diensten. Wenn die auf dem Handy präsent sind. Und da sehe ich eigentlich jetzt kein Problem drin. Die Leute müssen sich nur entscheiden, wem sie vertrauen, Facebook oder Google. Meine Entscheidung ist klar. Aber von anderen Leuten wird die Entscheidung dann wohl auch mal anders ausfallen. Ja, sonst hätte Facebook nicht so viele Nutzer. Das muss man ganz klar sagen. Ja, also, das ist eine faustdicke Überraschung. HTC First, ein paar Fakten vielleicht dazu. Man darf natürlich da nicht erwarten, dass es das mega, super, über Handy wird. Aber schlecht ist es offenbar nicht. Das entspricht wohl, so wie das aussieht, dem HTC Myst, HTC Myst. Und das wird dann eben HTC First genannt werden und entsprechend angepasst werden durch die Facebook Home Software. Und das Myst hat als Leistungsdaten beispielsweise bei AT&T 4G LTE-Netzwerk, 4,3 Zoll Display, 720p Auflösung, Dual-Core-Prozessor, Snapdragon S4, 1 GB Hauptspeicher, 5 Megapixel Kamera hinten, 1,6 Megapixel vorne, wird normal mit Android 4.1.2 Jelly Bean ausgeliefert, und Wi-Fi Bluetooth 4.0, klar, logisch, ne, was sonst. Und von daher kann man davon schon mal ausgehen, ja, dass es davon eben basierend sein wird. Es wird auf jeden Fall auch Jelly Bean drauf sein, 4.1 wohl, wie es aussieht. Ja, 4.1, genau. Und von daher dürfte es keine größeren Überraschungen mehr geben. Also wie gesagt, wer da jetzt so ein extrem krasses Telefon erwartet hat, das alles kann, ja, so wie das S4 beispielsweise, das HTC One, das wird da wohl nicht passieren, weil es der Markt ganz klar, oder zumindest der Bereich, in den Facebook zielt hier, auf günstige Handys im Mittelklassenbereich abgezielt hat. Und die High-End-Nutzer werden da mit dem Facebook Home wohl kaum angesprochen. Sehe ich auch irgendwo ein. Also wäre jetzt unsinnig gewesen, ein High-End-Telefon für viel Geld rauszubringen. Schauen wir mal, wie viel das dann kostet, das HTC First. Da gibt es ganz verrückte Gerüchte. Die fangen an bei $99. Ja, also umgerechnet dann eben mal wieder, ne, 99 Euro. Und das wäre schon mal ein guter Einstieg. Hm. Ich denke natürlich, da das 99 Euro zumindest bei uns wird natürlich mit Vertrag sein. Ne? Und dann ist es eben nicht mehr so günstig. Was bei uns auch durchaus denkbar ist, in Europa eben 1 Euro mit Vertrag und zack. Ja. 99 Euro ohne Vertrag, das kommt mal ein bisschen sehr günstig vor. Also gut, wie gesagt, Gerüchte sind wild, vielleicht hat da HTC noch eine Überraschung. Wenn das wirklich passieren würde, 99 Euro ohne Vertrag, ich meine, dann ist klar, das Ding würde der Renner werden, ja, ob Facebook oder nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich die Dinger gekauft werden und sofort geguckt, ob das geroutet werden kann und dann kommt was Vernünftiges drauf und schon hat man ein Mittelklasse-Handy für 99 Euro, das wäre der absolute Hammer. Deswegen glaube ich nicht, dass das so sein wird. Wäre schon ziemlich heftig. Gut, also, ich könnte jetzt noch ein bisschen ausschweifen darüber reden und so, was hier an Funktionen noch dazukommt. Allzu viel hat man aber nicht gesehen. Nur eins ist sehr interessant. Hier der Artikel, den ich auch verlinkt habe von der Android Community, der eben behauptet, dass Android damit ja ein bisschen verkrüppelt wird. Ja. Ich kann das irgendwo nicht sehen, weil wie gesagt, das Android an sich ist ein offenes System und jeder kann eben seine Sache damit machen, die er gerne hätte. Ein richtiger Fork, würde ich sagen, ist das nicht. Im Gegenteil, wenn man jetzt mal die HTC Sense-Telefone sieht und dann dieses, dann ist natürlich sogar die Frage, ob das nicht sogar ein Schritt zurück Richtung dem Original-Android ist, ja, weil das eben unter der Haube das richtige Stock-UI ist, während eben das Sense ja nicht nur mit der Oberfläche, sondern auch von der Funktion her ganz tiefe Eingriffe macht. Und früher hat man immer gern gesagt, deswegen muss der Prozessor doppelt so schnell sein, um die gleiche Geschwindigkeit zu erreichen wie ein Stock-Android-Handy. Ne? Aber ich denke jetzt nicht, dass es irgendwie Android schädigt. Ja. Das hat HTC Sense hat Android nicht geschädigt, dann wird das Facebook Home auf keinen Fall tun können. Ja. TouchWiz hat es nicht geschafft, Android zu beschädigen. Ja. Und dann wird es eben auch Facebook Home nicht schaffen können. Ja. Okay, also so viel mal zu Facebook Home. Mir selbst gefällt das absolut nicht. Da ist auch nicht weiter schlimm, dass es nur für eine Handvoll Handys angekündigt ist überhaupt. Das Nexus ist natürlich nicht dabei, ganz klar. Aber ich glaube auch kaum, dass ein Nexus-Owner hier sein Handy so zerstören will. Ja. verschiedene HTC-Geräte sollen da folgen. Zum Beispiel das HTC One X soll kommen, XL. Dann auch später noch das Samsung Galaxy S3. Vom S4 wurde noch nichts gesagt. Okay, damit lasse ich es mal bewenden mit Facebook Home. Kommen zu den News. Da gab es nämlich ein paar interessante Geschichten. Zum Beispiel mein Lieblingsradio-App für Internetradio natürlich. TuneIn hat ein schönes Update bekommen, gerade für die Leute, die mit dem Auto unterwegs sind. Seit einiger Zeit gibt's ja bei diesem TuneIn Radio, zumindest TuneIn Radio Pro, den Car-Modus, ja, und das ist dann sehr, sehr komfortabel zu bedienen. Das heißt, man hat große Schaltflächen und muss dann nicht klein rumsuchen. Und ein weiterer Schritt in die Richtung, ich möchte jetzt Musik hören und fertig, ja, so wie man das Radio anschaltet und fertig, ist App starten, dann sieht man den sogenannten Live-Bildschirm dann und dort kann man dann eben einfach auf eine Musikrichtung drücken, die man sich selbst vorher einrichtet, bis zu 10 können auf die Live-Seite quasi gebracht werden und dann drückt man einfach nur noch auf diesen großen Button für die Musikrichtung, ja, und dann fängt TuneIn Radio an, hier die Musik zu spielen, die man in, von der Richtung, die man gerne hätte. Es gibt sogar mit Talk Radios, also wer gerne Talkshows anhört, das ist möglich. Und also das finde ich wieder eine sehr gute Erweiterung von TuneIn Radio und das zeigt, dass hier die Macher von der App sich auch dabei was denken und bei der App bleiben, die immer zu aktualisieren. Sehr schön, wunderbar. Also dieser New Live Screen, der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann gab es noch zwei Updates. Google Search und Google Plus haben kleine Updates bekommen. Bei Google Search ist das wohl das Interessanteste jetzt für die Wetterdarstellung. Ja, also Google Now hat ja diese schöne Wetterdarstellung. Wenn man jetzt bei Google Now draufklickt, ja, und dann bekommt man einen weiteren Screen im Google Now sozusagen, ja, bei dem man wieder mit diesem Schieberegler, mit dem bekannten, ja, die Uhrzeiten einstellen kann, um zu gucken, wie dann das Wetter um so und so viel Uhr wird. Ja. Das gab's seit Google Now eigentlich so nicht mehr. Ja, da muss man dann wieder quasi im Browser das angucken. Jetzt geht erst nochmal eine andere Google Now Seite auf und man bleibt praktisch draußen, ohne dass der Browser geöffnet wird. Gleichzeitig werden unten natürlich auch noch die Resultate der Suche noch dazu mit eingeblendet, aber oben fast Bildschirm füllen bei normalen großen Handys diese Wettereinblendung. Ja, die anderen Updates werden bei uns kaum zu tragen kommen. Natürlich wurde hier noch ein bisschen was geändert mit angeblich schnelleren Suchresultaten. Ja, die Suchergebnisse sollen also wesentlich schneller kommen. Gut, ist mir jetzt nicht aufgefallen, allerdings mit dem Nexus S ist das Suchen über Google Now eigentlich nicht möglich. Ja, ich gehe da in den Browser, gibt es oben in der Browserzeile ein, da geht es wesentlich schneller als bei Google Now. Das hat aber halt mit dem Handy zu tun, weil ja das schon ein bisschen outdated ist, ne? Nexus S, ja. Gut, da mussten also die Leute mit Dual-Core-Prozessor mal aufpassen, das könnte sich deutlich verbessert haben. Und das andere Update ist für uns vollkommen interessant, Realtime Paketverfolgung, ja. Also ich glaubt, das wird bei uns, gibt's bei uns auch noch nicht für DHL und ich glaube, da ist auch nichts großartig geplant. Also wird das hauptsächlich wieder in den USA only sein. Ja, also wir haben gute Sachen. Das ist übrigens sowas, wenn man von einer Paketfirma eine Nachricht bekommt, zum Beispiel mit einer Paketnummer drin, dann wird es automatisch von Google Now erkannt und dann werden die Tracking-Informationen in Google Now automatisch angezeigt. Ach, wäre das schön, wenn das auch bei uns ginge. Google Plus hat dann auch noch ein kleines Update bekommen. Jetzt auch nicht wirklich die Welt. Ja. Man kann jetzt größere Coverbilder machen, auch mit der Google Plus App, ja, was ja schon vorher ging mit der Desktop Version, wenn man die Seite gegangen ist von Google Plus. Und man kann jetzt Texte auch durchgestrichen anzeigen lassen, also dieses Strike-Through. Ja. Ein paar Bugfixes gab's und auch hier angebliche Performance-Verbesserungen. Insgesamt fallen mir die Performance-Verbesserungen schon seit ein paar Updates auf. Ja. Also Google Plus tut bei mir richtig fluppen im Moment. Ja. Das geht richtig zack, zack. Nicht so träge, wie früher das war, sondern ich kann ja auch mit dem Nexus S wunderbar fließend und schnell hier bei Google Plus zugange sein. Das gefällt mir schon mal gut. Ja, neuer TV Android Stick. Ja, Android ganz groß habe ich geschrieben. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen mal. Ihr wisst bestimmt, es gibt solche Sticks, die werden in einem HDMI-Port gesteckt von zum Beispiel einem TV oder einem HDMI-fähigen Monitor und schon hat man einen kleinen Android-PC. Bisher haben die alle so ein bisschen geschwächelt. Ja. Dieser neue Stick, ja, der CX8032 Android 4.1 Stick, der hat's in sich. Ja. Und die Leistungsdaten sprechen da für sich. Zunächst mal gleich vorweg sehr gut gemacht die Antennen. Die also ausgefahren werden kann, also quasi die ist nebendran, die kann hochgeklappt werden, so dass der Wi-Fi-Empfang etwas besser ist. Dann kommt das Teil mit einem Dual-Core ARM Cortex A9 mit 1,6 GHz. Dann ein HD-Video-Decoder mit 1080p und 60 Frames pro Sekunde. Und jetzt wird es ganz interessant. Da steht, dass ein HD-Video-Encoder enthalten ist, 1080p mit 30 Frames pro Sekunde. Weiß noch nicht, was das zu bedeuten hat, ja, aber möglicherweise gibt es da eine Aussicht auf eine TV-Recording-App. Das wäre doch schon mal was. Dann gibt's hier, Moment, wo geht's weiter? HDMI 1.4 Anschluss, klar, da wird das Teil überhaupt erstmal eingesteckt. 2 GB Hauptspeicher, und das ist ein Wort, ja. Die anderen Kröten fangen da an mit 512 MB, ja, das ist so der Standard bei diesen Sticks, und damit ist man halt doch schon ein bisschen limitiert. Hier 2 GB, sehr schön. Interner Flash-Speicher 8 GB, okay, auch nicht übel. Erweiterbar ist das Ganze mit einem Slot natürlich, ja. Micro-SD-Card kann man da reinsetzen und hat dann entsprechend viel Speicher noch. So, ich denke, das sind auch 32 GB durchaus möglich sein. Zusätzlich. Dann Android 4.1, ja, und mit dem Versprechen, dass es auf 4.2 upgegradet werden kann, und zwar bald. Das ist schon mal gut, aber Jelly Bean 4.1 auch schon mal gut. Ja. Dann gibt es, und das finde ich auch sehr schön, die Möglichkeit, ein 2,4 GHz Wireless Mouse Keyboard anzuschließen. Und wenn ihr da aufpasst, dann merkt ihr, das sind fast alle Keyboards, die auf dem Markt sind, arbeiten mit diesem 2,4 GHz Frequenzsystem. Ja. Wireless Maus und Keyboard, also damit anschließbar, ohne weitere Sachen da einzustöpseln. Super, finde ich das. Ja. Dann klar, Wi-Fi-Netzwerk, logisch. DLNA ist integriert dabei. Das heißt, man hat ein DLNA, ich weiß nicht, ob das ein Client oder ein Server ist, aber auf jeden Fall, um eben Multimedia-Inhalte von einem Gerät zum anderen abzuspielen oder von einem Gerät vom anderen abzuspielen. Bluetooth ist natürlich auch integriert, wobei so natürlich ist es bei diesen Sticks gar nicht. Bei Musik werden auch die üblichen Formate unterstützt, OGG, FLAC, MP3 und so weiter, ja, ist also da auch Standard. Videoplayer kann MPEG 2, MPEG 4, AVI Container, WMV, MKV, MOV, RM, RMVB und noch mehr abspielen. Und eben, was ist es denn noch? Also ja, der Play Store ist integriert, also es ist kein Produkt, wo hier keine Google-Lizenz hat, sondern da ist eben der Play Store ganz normal mit drauf. Und damit dann auch, so vermute ich, die ganz normalen Dienste. Ja. Mikrofon ist auch integriert. Ja. Das ist meiner Meinung nach unsinnig, weil wenn das am TV ist, dann hört man eher die Geräusche vom TV, aber nicht das, was man spricht. Aber gut, auf jeden Fall ist es mal drin. Ja, so schlecht ist es nicht. Vielleicht, wenn das jemand mit einem HDMI-Monitor benutzt, der direkt vor einem steht, dann ist es vielleicht ganz nützlich. Ja. Eingänge gibt es auch nochmal, ein normaler USB-Eingang für Keyboard und Maus anzuschließen. Also es muss nicht wireless sein. Ja. Direkt USB-Anschluss, ein Stromanschluss speziell für die Stromversorgung. Klar, das Ding braucht natürlich ein bisschen Strom. Micro-SD-Card-Slot vorhanden und eben der HDMI-Stecker, um das Teil in den Fernseher zu stecken, damit man eben hier das auch tatsächlich nutzen kann, muss irgendwas Bild sehen. So geht das. Die Oberfläche ist eigentlich auch ganz okay gemacht. Sieht aus wie so ein Tablet. Die Icons sind ein bisschen verändert worden vom Design her leider, aber ansonsten sieht mir das sehr stark nach Stock Android aus. Klar, warum sollte es auch nicht hier so bleiben? Ja? Hier wird auch Spiele gezeigt, das dürfte hier gerade, das ist wieder Angry Birds und Space Star, ja genau, und soll also zeigen, dass man damit auch super, super gut auch auf einem Bildschirm spielen kann, mit dem, auf dem großen TV. Wie die Steuerung das sein wird, kann ich leider nichts dazu sagen, da habe ich jetzt nichts davon gesehen bisher. Aber ich schätze mal, das wird eine Emulation sein mit Maus und Tastatur. Ich habe da keine Bedenken, dass das ganz vernünftig funktioniert. Wenn ich mir zum Beispiel das Gamepad von Arcos angucke, da haben die ja auch sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich denke hier, das dürfte keine Magie mehr sein, das gut hinzukriegen. Ja. Und das Ganze im Moment, ihr werdet es kaum glauben, $69,99. Wahnsinn. Ich habe mal den Link zu der Bestellseite drauf gemacht. Das ist kein Reference-Link. Für den Reference-Link kommt von was anderem. Also hier, da gibt's kein, das ist kein Reference-Link. Warum habe ich das genommen? Weil hier die kompletten technischen Daten aufgelistet sind mit allem drum und dran und vernünftige große Abbildungen in großer Auflösung und fertig. Also da ja, gibt's an der Seite eigentlich nichts zu deuteln. Außerdem ist das momentan die, ich glaube, die einzige Seite, bei der man das bestellen kann, ist natürlich in den USA. Ja, also das mit dem Zoll, das muss man dann eben klar im Auge behalten. Ja, dann gibt's noch ein Update und zwar für Chrome. Das gibt's jetzt mit einem Password Sync. Diese Autofill-Funktion, dieses, die ist eigentlich schon für den Desktop-Browser Chrome Ewigkeiten gibt. Das gibt's jetzt auch für Android. Ehrlich gesagt, das war mir nicht bewusst, dass das, dass es das gar nicht gibt. Ja. Das ist schon kurios, ne? Also ich müsste, da merkt man, dass ich den Chrome nicht benutze, ja, weil ich hätte ihn auch nicht benutzt, weil wenn das eben, also Chrome für Android benutze ich nicht, leider, das muss ich falsch verstehen, auf dem Desktop schon, weil wenn da, wenn man da unterwegs ständig die Passwörter eingeben muss, das geht schon mal gar nicht. Ja? Also ja, Sicherheit hin, Sicherheit her, aber meine Passwörter sind so extrem kompliziert, dass man sie sich unmöglich merken kann, ja. Und deswegen ist es eigentlich nicht ja, für mich nachzuvollziehen, dass man das nicht schon eher integriert hat. Okay, das werden wahrscheinlich Sicherheitsbedenken gewesen sein. Okay, aber wie auch immer, jetzt kann das jedenfalls, ja, jetzt geht's. Und ja, gut. Also Chrome hat ja schon ein ganz schönes Stück Arbeit hinter sich, ja, Entwicklungsarbeit. Und jetzt schickt sich da was Neues an. Google hat angekündigt, dass ein WebKit Fork die Engine von Chrome und Chrome OS in Zukunft ablösen wird. Und diese Engine nennt sich Blink. Die basiert auf dem WebKit, ist aber ein ganz eigener, wie gesagt, Fork von WebKit, so dass sich Google da komplett auf diesen Fork konzentrieren kann. Ja. Hintergrund ist auch der, dass das WebKit mittlerweile wieder sehr stark aufgeblasen ist. Auch Firefox hat mal an dieser Wende gestanden, ja, und hat dann auch so eine Gecko-Engine eben überarbeitet und hier scheint jetzt Chrome auch angekommen zu sein. Ja, alles ist so aufgebläht und jetzt wird ein Kern quasi gebraucht, der schlank und rank ist und der dann integriert wird in die Produkte wie zum Beispiel Chrome. Ja, also Chrome wird dann eben nicht mehr WebKit haben als Engine, sondern eben Blink. Ja, und Blink ist eben eine neue Version von WebKit, die aber von Google dann eben entwickelt wurde. Und das ist etwas, da warte ich eigentlich schon ziemlich lange drauf. Erstmal für die Entwickler ist das eine fantastische Sache, ja. Angeblich sollen 4,5 Millionen Codezeilen kurzfristig eingespart werden können, ja, durch die Umstellung auf Blink. Und für Entwickler ist das natürlich der absolute Traum. Also wenn man das nicht machen würde, das wäre fast schon fahrlässig dann. Weil die Optimierung ist extrem wichtig, auch um in Zukunft Sicherheitsbedenken weiterhin unter Kontrolle zu halten. Ja. Und für mich absolut, dann ist endlich dieser User Agent weg. Ja, weil ich kann nicht verstehen, dass an einem Google-Produkt, Android-Handy, im User Agent Apple mit drin steht. Das ist ja schon eine Schmach. Das ist eine Eine Demütigung, ja. Und das kann nicht sein. Das hat mich schon die ganze Zeit geärgert. Und das führte auch immer wieder zu Fehlern bei der Erkennung von solchen Scan-Programmen, wie sie verschiedene Statistikfirmen laufen lässt, um zu festzustellen, wie viel Prozent Marktanteile zum Beispiel die Chrome hat für Android beziehungsweise eben der Android-Browser. Und bei dem Android-Browser, bei dem nativen Browser, der drin ist, ist immer wieder vorgekommen, dass der als Apple Safari gezählt wurde und nicht als Android-Browser. Das hatte ich aus erster Quelle erfahren von einem von einer Firma, die solche Statistiken erstellt, und die haben dann auch tatsächlich zugegeben, dass sie massive Probleme damit haben und dass die Fehlerquote relativ hoch ist, ja, die einzelnen Versionen zu unterscheiden, so dass es eben immer wieder vorkommt, dass WebKit von der Software als iOS eingestuft wird. So banal und so unglaublich das klingt, offenbar gibt es da Probleme, das verlässlich zu umgehen, ja, und hier wird sich das Problem dann von selbst lösen, weil der Referral, also der User Agent komplett anders ist, ja. Und dann steht hoffentlich da Plink und Google drin und nicht mehr WebKit und Apple. Ja, also große Nachricht für die Entwickler. Twitter-App-Update. Jetzt gibt's eine Stock-UI-Version endlich von der Twitter-App, beziehungsweise was heißt Version? Die alte Twitter-App gibt's so nicht mehr. Das hat jetzt eben ein neues Aussehen und es hält sich jetzt an diesen Holo, an diese Holo-UI-Vorgabe stärker als das frühere Ding. Es sieht dann auch auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja, die Leute, die Holo-Schnittstelle eben kennen, die werden damit dann gleich zurechtkommen. So sollte eigentlich das Programm schon immer aussehen, ja, und nicht erst nach was weiß ich wie viel Monaten oder Jahren. Das ist ja schon, naja, okay, lassen wir das. Aber okay, Twitter immerhin besser spät als nie. Twitter 4.0 mit neuem Design, und das hält sich dann offiziell an die Design Guidelines, zumindest größtenteils. Ich habe eben schon mal Statistiken angesprochen. Ja, für die USA gibt es jetzt neue Statistiken, und zwar für den Kauf der Telefone natürlich. Und da muss man sagen, erstaunlich, wie stark Android da zugelegt hat. Im Februar 2012 war in den USA noch 47% iOS und 45,4% Android. Und im Februar 2013 waren 43,5% iOS und 51,2% Android. Das heißt, absolute Mehrheit momentan für Android. Der Hammer. RIM, den geht's wirklich dreckig. 3,6, jetzt neu 0,7% Marktanteil. Windows ist gestiegen von 2,7 auf 4,1%. Interessant. Offenbar zieht Windows nicht von Android, sondern Windows zieht offenbar von iOS. Interessant. Symbian von 0,5% auf erbärmlichen 0,1% gefallen und alle anderen zusammen jetzt bei 0,4%. Das heißt, alles sind weg. RIM, Symbian und alle anderen spielen überhaupt keine Rolle. Es gibt nur noch iOS, Android und Windows. Ja, und selbst der Abstand von iOS zu Windows, 43,5% zu 4,1%. Wow, was sind das für Zeiten? Irre. Unglaublich. Und in dieser Lage kommt jetzt Ubuntu und Firefox bzw. Mozilla will ja auch ein eigenes Mobilsystem anbieten. Also als Investor wäre ich jetzt ziemlich nervös. Ja, ziemlich. Gut, Statistik, also absoluter Geschmack der Android-User getroffen. Ja, was will man mehr? In der Tat Will man mehr Marktanteil als 51%? Ich weiß nicht. Vielleicht sollen wir es dabei belassen, ja. 51% Android und der Rest kämpft da an sich, ja. Aber das ist natürlich keine Option für wenn eine Firma anfängt so zu denken, ja, dann wäre sie weg vom Fenster. Ja, die müssen natürlich nach vorne gucken und expandieren wollen, ja. Aber wenn es 51% bleibt, dann ist das ja optimal und sollen sich die anderen hinten dann bekriegen und dann gibt's Konkurrenz genug und dann ist in Ordnung. Wenn jetzt Android wie in China 90% und mehr hätte, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen um die Plattform, weil so viel Anreiz gibt's dann auf Dauer nicht mehr, was zu verbessern. Dann Gerüchte. Allerdings ziemlich fundierte Gerüchte. Denn es sieht so aus, als ob Google WhatsApp kaufen will. Das ist kein verspäteter April-Scherz. Ja. Es geht offenbar um etwa 1 Milliarde ja, Dollar. Und möglicherweise wird Google eben WhatsApp dann übernehmen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. In der Community wurde schon geschrieben, ja, ich hatte die Meldung schon vorher auf der Liste drauf. Was macht Google mit WhatsApp? Abschalten. Ganz klar, abschalten. Integrieren, was möglich ist, ja, ich schätze mal, das ist die Abfrage Telefonnummernbuch oder Telefonbuch, ja. So, damit das Verbinden so einfach ist wie jetzt bei WhatsApp. Das heißt, sobald jemand sein Google-Handy anschaltet, dann sieht er alle Bekannten, die im Telefonbuch eingetragen sind und auch ein Google-Handy haben, online und man kann mit ihnen reden. So soll das sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass WhatsApp als separate App oder auch nur als Name weiterläuft. WhatsApp wird integriert in Google Babbel, ja, oder Babbel, ja. Ich lese immer noch in allen Newsseiten Babbel, ja. Aber es sollte ja eigentlich Babbel heißen. Ja. Hat sich doch rausgestellt, dass dieser Babbel, dass das ein Fehler war und dass das Babbel heißt. Oder es war nur ein April-Scherz, ich weiß nicht. Egal. Wurscht, ob das jetzt Babbel oder Babbel heißt, der neue Chatdienst von Google. Das wird sein. Ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass WhatsApp hier weiter alleine läuft. Das wäre vollkommen unsinnig. Facebook war ja auch interessiert an WhatsApp. Ich war eigentlich schon der Meinung, dass das eine sichere Sache war. Ja? Deswegen hat es mich verwundert, diese Meldung. Ich habe gedacht, das wäre schon unter Dach und Fach, aber dem war offenbar nicht so. Und jetzt sieht es so aus, als ob es eher an Google geht, das WhatsApp, als an Facebook. Und was Google auch machen wird, die werden sofort wieder diese kostenpflichtige Abos abschaffen, da bin ich mir ganz sicher, weil das würde gegen das System von Google gehen. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass bald eine Entscheidung stattfindet, wenn das wirklich so ist. Ja. Bald schon wird nämlich das Google Babbel genau dasselbe Problem haben wie die jetzigen Maildienste. Es fangen nämlich schon an, durch das Erheben von Gebühren, ja, reihenweise die User abzuspringen von WhatsApp zu anderen Messenger-Apps. Ich habe es gerade letztens gehört, dass hier Profis, ja, von Telekommunikationsfirmen anfangen abzuspringen von WhatsApp und zu so einer komischen anderen App zu wechseln. Ich muss gerade mal gucken, wie der Name dort ist von dieser App. Das ist ganz komisch. Hike ist der Name. Ja, auf jetzt erstmal müsste da gucken. Keine Ahnung, wie die Leute da auf Hike kommen. Es gibt Kick Messenger, der super toll ist, und der Kakao Talk ist total genial. Aber wie man jetzt auf Hike kommt, okay, von mir aus. Aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, Google muss aufpassen, wenn sie sich jetzt beeilen, ist die Kundschaft von WhatsApp oder die Benutzer von WhatsApp sind dann weg, ja, und dann hat Google wieder dasselbe Problem. Ja, also das muss jetzt schnell über die Bühne laufen und es muss schnell mit Google Babbel jetzt gehen. Google Babbel. Ich weiß ja, man soll gerade das jetzt nicht schätzen, aber im Moment ist Eile geboten, weil der Messaging-Markt ist bald weg. Ja, der wird bald aufgeteilt. Und wenn jetzt WhatsApp die Nutzer verliert, und das geht momentan im rasanten Tempo, dass die Nutzer abspringen, dann wäre der Kauf für so viel Geld für Google ein totaler Reinfall. Deswegen muss sich da Google jetzt beeilen und auch den eigenen Messenger-Dienst dann sofort machen, das WhatsApp aufgehen lassen in dem Google Babbel und dann hat sich die Sache. Ja. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht, finde ich. WhatsApp mit dem Namen alleine, das ist viel zu negativ belastet, den kann Google gar nicht lassen. Die App ist auch sinnlos, wenn sie in das Google Babbel integriert wird, ja, dann wird eben die Google Babbel die App sein, die man nutzt zum Chatten und man kann alle seine WhatsApp-Freunde direkt wieder erreichen daran. So wird es dann wahrscheinlich eben aussehen. Ja, also, das ist eine Hammermeldung, wie ich finde. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass da Google keinen Fehler macht, weil ihr wisst, ich mag WhatsApp überhaupt nicht. Und das Schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn Google diese App weiterführen würde. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Denn die App ist sowohl sicherheitstechnisch absolut unterste Kanone. Und auch imagemäßig ist es schon ziemlich übel, dass die trotzdem so häufig genutzt wird. Das ist halt ein Vorteil, den könnte Google noch auskosten. Aber machen wir uns nichts vor, auch das wird natürlich dann Nutzer kosten. Nicht alle Nutzer werden bei WhatsApp bleiben, wenn das zu Google Babbel wird. Ja, das steht auch fest. Und von daher muss Google da sicherlich mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen, aber das Ganze ganz, ganz schnell machen. Es ist allerdings, wie gesagt, auch noch nicht 100% unter Dach und Fach. Ich habe jetzt heute auch wieder ein paar Meldungen gelesen. Sogar auf NTV wird es momentan groß geschrieben, in der Mainstream-News sogar. Der absolute Wahnsinn. Da wird Google Babbel erwähnt. Natürlich auch falsch mit Google Babbel. Ja. Unglaublich. So viel zum Qualitätsjournalismus. Egal. Grundsätzlich ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass die, dass das jetzt in der Mainstream-Presse schon mal erscheint, dieser Name. Und da wird auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass Google diesen Zuschlag erhält. Offenbar geht es nämlich nur noch um die Summe und nicht mehr ob, ja, sondern nur für wie viel. Und ich glaube, da würden sich einige bei Facebook auch ziemlich ärgern, denn damit wäre das Messaging-Geschäft bei Facebook wiederum genauso zerstört wie das Messaging-Geschäft bei Google sein würde, wenn jetzt nicht bald was passiert. Ja. Wie gesagt, warum die Leute nicht einfach Google Talk nutzen mit der Kombination Google Mail und so weiter. Ich möchte nicht oft, ich möchte nicht schon wieder vorkauen. Ja, ich habe es ja schon öfters gesagt. Aber naja, Albert Einstein hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind: das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum wäre er sich nicht so ganz sicher. Entschuldigung. Ich entschuldige mich in aller Form bei allen WhatsApp-Usern. Nein. Es gibt bestimmt genug Gründe für euch, dass ihr das nutzt. Ganz einfach. Ja. Ich tue immer gerne mal wieder übers Ziel hinausschießen. Das kennt ihr ja schon von mir. dann noch eins. So, wenn ihr einen neuen, ganz frischen Cloud-Service sucht, ja, es gibt ein neuer Konkurrent auf dem Markt. Der nennt sich copy.com. Einfacher geht's ja gar nicht mehr, ne? Dass die an die Domain rangekommen sind. Ich finde, das ist schon der absolute Hammer überhaupt, ja. Es ist unglaublich. Also copy.com, der neue File-Sharing, nicht File-Sharing-Dienst, sondern Cloud-Dienst, ja. Damit kann man privat seine Sachen hochladen, wie eben man das ganz normal in einem Cloud-Dienst gewohnt ist. Man kann natürlich auch Files damit verschicken, ja, die zu groß sind, um das zum Beispiel direkt per Mail zu machen. Und momentan läuft da eine besondere Aktion, ja, dass, also zunächst mal, bevor ich jetzt zu der Aktion komme, erstmal, was bietet dieses Copy? 5 GB sind normalerweise dabei, komme ich gleich noch dazu. 5 GB kostenlos. Es gibt auch größere Dinger, zum Beispiel 250 GB für 99 im Monat oder 500 GB für 14,99 im Monat. Für Unternehmen gibt es eigene Angebote, die sind etwas teurer. Dafür werden verschiedene andere Sachen garantiert, wie zum Beispiel unbegrenzt Nutzer, die zugreifen können, ja, Gruppen, die gemanagt werden können, und so weiter und so weiter. Also da ist etliches noch zusätzlich vorhanden. Aber hauptsächlich jetzt bleibe ich mal bei diesem normalen für normalen Plan für Leute, ganz normale Anwendung, Privatanwender eben, ja, so. Und da sieht's eben so aus, dass es eine Android-App gibt, logischerweise iOS. Es gibt auch, und das ist die Besonderheit, finde ich auch gleich von vorne weg, eine Linux-App, die sehr gut, Linux-Programm, das sehr gut funktioniert hier, habe das gleich installiert und muss sagen, sehr gut. Ich brauche natürlich nicht zu erwähnen, dass es auch eine Windows- und eine Mac-Version gibt davon. Und wie schön die auch von der Installation her abläuft und so weiter, ist es richtig toll gemacht. Kann man absolut nichts sagen dagegen. Und das macht da mit diesem System auch Spaß. Es gibt ein paar kleine Haken. Ja, beispielsweise, es gibt ein Auto-Upload-Feature, das ist ja das Wichtigste im Prinzip für zum Beispiel die Bilder hochzuladen, ja, von der Android-App. Und da ist es eben so, dass grundsätzlich alles ins Hauptverzeichnis, in diesen Copy-Folder geladen wird. Und man muss es dann nachträglich umsortieren. Das Problem ist, dass die Android-App noch keine Möglichkeit hat, mehr als ein File anzuwählen, das heißt so Multiselect, das geht nicht. Das muss man jetzt jede Datei einzeln verschieben. Das ist nicht ganz so gut. Natürlich kann man das über die Web-Oberfläche wunderbar machen oder eben über die installierte App. Ja. Da wird nämlich das so gemacht, dass man einen Ordner hat, der gesynkt wird. Und da muss ich sagen, das ist der einzige Cloud-Dienst, ja, der das so gut hinkriegt, außer Ubuntu One. Ubuntu One ist auch so ein ganz, ganz toller Dienst, wo alles einwandfrei funktioniert, einfach ist. Ja. Die Installation hier bei diesem Copy ist noch einfacher. Ja. Und das hat mich wirklich fasziniert. Man hat also einen Ordner auf der Festplatte und dieser Ordner wird eins zu eins synchronisiert in beide Richtungen zu dem Cloud-Speicher. Ja. Es ist also nicht so wie Bitcasa, dass es in der Cloud, nur in der Cloud ist und nur gecached wird, sondern es wird wirklich gesynkt, ja, so dass man eine, quasi eine Kopie davon immer auf seinem Rechner hat. Und somit kann man dort alle Verwaltungsaufgaben wunderbar machen. Alle Programme sind kompatibel mit dem Zugriff auf diese, auf dieses Verzeichnis. Da habe ich immer ein paar Probleme mit Bitcasa gehabt. Und somit ist es alles wunderbar gewährleistet, dass alles richtig funktioniert. Und das war's. Im Prinzip ist es alles. Die App läuft dann quasi im Hintergrund und synkt das immer von Zeit zu Zeit ab. Sobald Änderung gemacht wird, wird gesynkt. Und so einfach ist das. Ja. Über die Web-Oberfläche kann man dann auch mit jedem Computer zugreifen auf die Dateien, die da gespeichert sind. Ja. Die Oberfläche ist schnell, simpel gehalten. Ja, man hat einen einen eigenen Ordner Shared with me, wo jemand auch Dateien schicken kann. Der kommt dann eben diesen Ordner da rein. Und ja, wie gesagt, man kann sich da verschiedene Ordner anlegen und das dann eben so sortieren, wie man es gerne hätte. Ja. Wie gesagt, bei der Android-App ist noch ein klein wenig Arbeit zu machen. Doch selbst die App, die jetzt hier verfügbar ist, ist problemlos, läuft stabil, schnell, und auch da könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden. Das geht richtig ruckzuck hier und da merkt man es noch, dass es die App auch nur 1,3 Megabyte groß ist im Vergleich zu den Monstern, die von anderen Anbietern hier installiert werden. Und wie gesagt, die Auto-Upload-Funktion schön, aber da sollte zumindest mal ein eigener Ordner für die Bilder dann gemacht werden. Das wird sicherlich noch gemacht werden, genauso wie das Multiselect-Funktion, bin ich mal ganz sicher. So, die Besonderheit daran ist, wenn ihr auf uncast.netcast.com geht, dort findet ihr einen Reference-Link, einen Ref-Link. Ja? Wenn ihr den draufklickt, hier vom Uncast aus, dann bekommt ihr statt 5 GB 10 GB frei, kostenlos. Ja? Und zwar auch ohne Begrenzung der Dateigrößen und so weiter. Und wenn ihr das macht, dann tut ihr mir sogar noch einen Gefallen, denn ich krieg nämlich auch nochmal 5 GB extra. Ja? Das heißt, nicht nur ihr kriegt 5 GB zusätzliche Speicher, sondern ich krieg auch nochmal 5 GB zusätzliche Speicher. Also, ist das kein Grund? Es wurde schon in der Community gesagt, ich soll doch einen Flatter-Button einführen. Ja? Aber ich weiß nicht, Also ich habe ja diese AdSense da drin und sowas, das reicht mir. Ja, ihr wollt mir was Gutes tun, dann meldet euch mal bei copy.com an, richtet euch den Account dort ein, lädt entweder die Desktop-App oder die Android-App runter, installiert die und dann kriegt ihr 5 GB zusätzlich und ich krieg 5 GB zusätzlich. Win-Win-Situation, was will man mehr? Und ja, ist doch eine super Sache, oder? Also copy.com, der neue Cloud-Service, und ich bin mal gespannt, wie die dann mit dem Ansturm fertig werden. Ja, bis jetzt läuft der Service wirklich sehr, sehr schnell und stabil, wie das Ubuntu One, und das soll schon was heißen. So, dann kommen wir jetzt zu der Community, zu Community-Geschichten. Da habe ich nur eine Meldung, die jetzt hier sag ich mal, wirklich mich da groß vom Hocker gehauen hat, ja. Der Stefan hat geschrieben, Google Now, Update der Google-Suche, ja, bringt jetzt die Antworten auf Deutsch, und das ist mir tatsächlich komplett entgangen. Warum? Weil ich habe mein Handy auf Englisch stehen, wie ihr schon wisst, ich glaube, ich habe schon 1000 Mal gesagt, ne, und deswegen kriege ich das nicht mit, wenn was für die deutsche Version geändert wird. Und tatsächlich ist es jetzt offenbar so, dass man viele Funktionen jetzt auch in deutscher Sprache abrufen kann und man kriegt auch in deutscher Sprache geantwortet. Das ist neu. Ja. Und damit muss man sagen, ist es gerade für die deutschen Benutzer schon sehr, sehr hilfreich. Allerdings schreibt da Arvid hier gerade auch in den Kommentaren dazu, zu dieser Google Plus Nachricht, komisch, bis gestern funktionierte die Sprachausgabe wunderbar, heute hingegen sagt sie keinen Ton mehr. Auf die Frage, wie hat gespielt oder wie alt ist, kam gestern noch eine Antwort, vereinzelt klappt es noch mit Wetter in, jedoch nicht immer. Habt ihr gleiche Probleme feststellen können? Bei mir kommt es sowohl auf dem Galaxy Nexus als auch auf dem Nexus 7 vor. Das hört sich sehr stark an nach Cache und Daten mal löschen, ja, Settings, Manage Apps, alle Apps anzeigen lassen und dann auf Google Search gehen und dort Daten löschen und Cache löschen und dann nochmal probieren, vielleicht klappt es dann besser. Jo, ja, wie gesagt, das war schon Community, eigentlich war nicht viel los, ja, keine Ahnung. dann zur App der Woche. Es fällt mir immer wieder schwer, wenn ich eine App nehmen, ja, für App der Woche, die eigentlich gar keine so richtige App ist, ja. In der App stellt man sich ja ein kompliziertes Programm vor, beziehungsweise ein Spiel oder ähnliches, ja. Aber wenn ich dann sowas hab, dann kann ich einfach nicht anders da, ja. Und zwar ist das ein Live-Wallpaper. Aber ein eben so geniales, dass ich einfach nicht drum herum komme, das mal zur App der Woche zu machen, ja. Forest HD nennt sich das, Forest HD, und das kommt von Dual Boot Games. Und jetzt werden vielleicht manche hellhörig, die schon mit Live Wallpaper oder die Live Wallpaper gern haben, ja, und da vielleicht schon einige installiert haben. Das sind die nämlich zum Beispiel auch das Season Zen HD gebracht haben, ja, was auch schon sehr sehr toll ist. Es war glaube ich sogar auch schon mal App der Woche, ja. Aber hier mit diesem Forest HD haben sich die Leute überschlagen, die Entwickler von Dual Boot Games. Ich empfehle euch mal, dieses Video anzugucken, und zwar in 1080p oder zumindest 720p. Und dann könnt ihr mal sehen, wie genial die Auflösung von diesem Teil ist. Am Ende wird sogar gezeigt, wie das auf einem Fernseher aussieht, auf einem riesen TV, ja, über HDMI-Ausgang mit 1080p. Und wirklich fantastisch, ja. Also die Grafik ist wirklich sehr hochauflösend gespeichert, trotzdem, ja. Und das kann ich für Season Zen HD auf jeden Fall schon unterstreichen. Trotzdem ist der Batterieverbrauch da wirklich für so ein Live Wallpaper sehr sehr gering, ja. Es gibt auch drei Stufen, die man einstellen kann. Also einer, der auf Performance ausgelegt ist, das heißt maximale oder ja beste Darstellung, ja, oder balanced, ja, nennt sich das. Das heißt also weder zu stark auf das Live Wallpaper ausgerichtet, aber auch nicht zu viel Batterieverbrauch, und dann eben auch ein Batterie-Saver-Modus, wo eben dann weniger Wert auf jetzt zum Beispiel ruckelfreie Darstellung gelegt wird, ja, dafür aber mehr auf den Batterieverbrauch geachtet wird. Das kann man da auch noch ein bisschen einschränken. Dann gibt's jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, da kann man verschiedene Motive, Tiere hinzuschalten oder wegschalten, ja, je nachdem, wie man das gerne haben möchte. Also man kann das schon richtig gut anpassen. Und jetzt steht schon fest, dass es Erweiterungen geben wird, sogenannte Customization Packs, ja. Da werden dann auch so Sachen möglich sein, wie, dass die Zeit dynamisch geändert wird, oder zum Beispiel auch solche Leuchtkäfer, die da dann aufsteigen können nachts, ja. Das bedeutet beispielsweise, man kann hingehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt von der Uhrzeit, die tatsächlich ist, ja, das soll sich hier niederschlagen auf meinem Wallpaper, ja, dass eben nachts hier nicht die Sonne scheint, ja, oder wenn die Sonne aufgeht, dass man da schön Sonnenuntergang erlebt hier auf diesem Live-Wallpaper. Und das alles wird dann auch noch nachgeliefert werden. Es gibt noch viel, viel mehr, ein Streampack, wo Flüsse noch eingebunden werden können, ja, und auch wechselnde Wetterbedingungen, ja. Also ich bin absolut super überrascht, wie genial dieses Live-Wallpaper ausgefallen ist. Der Tatsuo hat sich das auch schon installiert und ist da auch begeistert damit. Ja. Und ich muss also schon sagen, ich habe noch nie ein Live-Wallpaper gesehen, das einem so fesselt, ja, so die Tiere zu beobachten. Ja. Da gibt's Vögel, da gibt's Dammwild und so weiter. Also richtig, richtig schön. Ja. Also, wer so sein Erlebnis haben möchte, wenn er das Handy anschaltet und auf dem Lockscreen auch, ja, das so sieht, oder wenn er sich dann eben einwählt und als Hintergrund das eben gerne hat und mal auch ein paar Sekunden verschwendet, ein bisschen auf den Hintergrund zu schauen, ja, und die schöne Natur da drauf zu erleben, für den wird Forest HD sicherlich genau das perfekte Live-Wallpaper sein. Kostet 99 Cent, ja, und ich muss sagen, das ist wirklich jeden Cent wert. Ja, also die 99 Cent, das sollte man nicht so knausrig sein. Ich kann also bestätigen, dass es gut läuft auf dem Nexus 4, läuft es perfekt, braucht merklich also kein zusätzlicher Akku. Natürlich braucht es etwas Akku, klar, logisch, jedes Live-Wallpaper braucht da ein bisschen Batterieleistung, aber merklich ist die nicht vorhanden. Und damit muss man schon sagen, super. Okay, und damit sind wir am Ende der Uncast-Folge. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann könnt ihr auf die Google Plus Uncast-Community gehen. Ja? Einfach oben in Google Plus Uncast eingeben, schon unten die Community auswählen. Oder ihr schreibt eine Mail an rio@thenetcast.com. Und da könnt ihr auch eigene Beiträge, wenn ihr da zum Beispiel was habt, ja, hat da Andi schon mal gemacht, ja, beispielsweise, könnt ihr mir die auch dort einschicken an die E-Mail-Adresse rio@thenetcast.com. Alle Links und Infos und auch den Reflink, ja, vielen Dank, wenn ihr den benutzt, ist wirklich super. Die findet ihr auf uncast.thenetcast.com und da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes will move that world.